Wer hat Jesus Christus zur Kreuzigung verurteilt? Das ist natürlich auch sehr kompliziert, weil es lag im Heiligen Land, damals ein bisschen kompliziert war. Heute ist es noch viel komplizierter. Der Judenstaat dort gegründet worden ist, 1948, was ja mit der Offenbarungsreligion nichts mehr zu tun hat. Jedenfalls Pontius Pilatus, wie kommt der Pontius Pilatus ins Credo, wie man so schön sagt, ne, wenn irgendjemand da völlig am falschen Platz ist oder überhaupt nicht weiß, was der damit zu tun hat. Wie kommt der Pontius Pilatus ins Credo? Der war eben der römische Statthalter von Judäa. Es geht auf die Zeit der Makkabäer zurück, die letzten Jahrhunderte, also knapp 200 Jahre vor Christus. Zwei Bücher der Makkabäer im Alten Testament, die eben von allen Seiten bedrängt waren, von verschiedenen Völkern bedroht und bedrängt waren. Und da haben sie ja mit den Römern einen Vertrag geschlossen. Und so ist es dann schlussendlich dazu gekommen, dass die Römer sich auch diesen Streifen des Landes, Ostrand des Mittelmeers, einverleibt haben. Und der Statthalter von Judäa, wo Jerusalem liegt, der war damals ein römischer Beamter, Pontius Pilatus, der hat so geheißen. Ja. So. Seine Frau wird als Heilige verehrt. Sie ist später bekehrt. Sie erscheint ja kurz im Evangelium. In einem der Evangelien schickt sie einen Boten, eine Botschaft in der Früh zu ihrem Mann und sagt, es soll mit diesem Gerechten, mit Jesus nichts zu tun haben, denn sie hat im Traum viel wegen ihm gelitten in der Nacht. Sie war keine Christin damals natürlich, aber später hat sie sich offensichtlich bekehrt. Pontius Pilatus hat sich offensichtlich später das Leben genommen, sie nicht bekehrt. Das war in Frankreich, glaube ich, dann schon. Ist nicht mehr so lange dann in Judäa geblieben. War einfach ein Beamter. Jedenfalls, er ist Römer, ist der Statthalter von Judäa. Er war es, der Jesus Christus zur Kreuzigung verurteilte. Und dann wird es natürlich politisch sehr inkorrekt, aber das ist halt die Wahrheit. Er hatte dessen Unschuld erkannt, aber dem drohenden Drängen des Volkes von Jerusalem feige nachgegeben. Ja. Das hatte auch Christus zu Pilatus ausdrücklich, der mich dir ausgeliefert hat, eine größere Schuld als du. Ich also immer vom Gottesmord durch das Volk von Jerusalem, durch das Volk der Juden gesprochen hat, dann ist das keine Beleidigung, sondern eine Tatsache. Mal so hinnehmen, wie alle Tatsachen, die nicht immer sehr angenehm sind. Jedenfalls Pilatus hatte klar erkannt, dass da nichts zu urteilen war, dass Jesus unschuldig war, dass diese ganzen Anschuldigungen, die da vorgebracht wurden, dass es alles irgendwas Komisches war, wo er überhaupt nicht durchgeblickt hat im Letzten, aber er hat trotzdem dem Drängen, dem Drohen des Volkes nachgegeben, die er von ihren Anführern, Hohenpriestern angestachelt waren. Ja. Wenn du diesen freilässt, bist du kein Freund des Kaisers mehr. Ja. Hat unglaubliche Dinge, die sie da vorbringen. Ja, er wiegelt das Volk auf und so weiter. Ja. Wir haben keinen König außer dem Kaiser, den sie gehasst haben, die Juden. Sie wussten, dass sie ein freies Volk waren, das Volk Gottes. Und seine Ungerechtigkeit war, dass sie da von den Römern besetzt waren, aber da in diesem Augenblick war ihnen alles recht. Vom Teufel sich haben anstacheln und antreiben lassen durch ihre Anführer. Jetzt drunter und drüber. Die Stunde der Bosheit, die Stunde der Finsternis, wie Christus sagt.